Sicher sind Sie an unserem Dorf schon vorbeigekommen, vorbeigefahren. Windisch liegt nämlich an der Autobahn. Etwa 100 Häuser, ein paar Höfe ringsum, hinter denen die Heide beginnt. Ein bisschen aus der Zeit, das Ganze. Vielleicht haben Sie sogar gedacht, da müsste man hin, mal ausspannen. Tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren keinen Mangel an Fremden gehabt. Das lag daran, dass die große Brücke oben an der Autobahn 45 gesprengt wurde. Leider. Ja, oder zum Glück, wer will das sagen? So eine Umleitung hat eben nicht bloß Nachteile. Und Windisch profitierte davon. Es blühte richtig auf. Bis die neue Brücke fertig wurde, vor einigen Wochen. Seitdem ist es wieder still bei uns geworden. Diese Stille ist fast unheimlich. Denn nun liegt Windisch da mit all seinem Fortschritt und seiner Aufgeklärtheit. Vor der Tankstelle hält dann und wann ein Moped und das Neonlicht strahlt kalt auf die verwaiste Dorfstraße. Was nun, fragt jeder. Wie geht es weiter? Ob diese Frage mit dem Folgenden in Zusammenhang steht, kann ich nicht beurteilen. Aber wer mir erzählt hätte, dass man in unserem Dorf an Hexen glaubt, den hätte ich ausgelacht. Ich bin übrigens der Tierarzt von Windisch. Und die Geschichte begann, als abends bei mir das Telefon klingelte. Hier, Windisch, 112, Dr. Korthaus. Ja, selbst am Apparat. Ja, ich höre. Kolik? Seit wann? Aha. Passen Sie auf, dass es sich nicht wirft. Gut einpacken, im Stall herumführen. Ich komme gleich. Einstweilen nichts zu saufen, nichts zu fressen geben, ja? Und dann macht Licht vorne auf dem Hof. Tut mir leid, Kinder, aus dem Vorlesen wird nichts. Och, immer kommt so eine dumme Kuh dazwischen. Die dumme Kuh ist diesmal ein Pferd. Bei Bauer Lühr. Ist die Spritze ausgekocht, Hertha? Ja, im Sprechzimmer ist das alles fertig. Ist es eilig? Nur wie üblich. Also, dass wir es nicht bei Tag schon gesehen hätten, dass das Tier krank ist. Das ist der Geiz. Sie rufen dich doch alle erst in letzter Minute. Vati, wenigstens ein Gedicht. Die Brücke am Tay, du hast es uns versprochen. Heidi ist extra gekommen. Wir haben den Anfang eingeübt. Sie macht die dritte Stimme. Heidi, guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor. Schön, dass du mal bei uns bist. Ja, also gut. When shall we three meet again? Die Brücke am Tay von Theodor Fontane. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um die siebente Stunde am Brückendamm. Am Mittelpfeiler. Ich lösche die Flammen. Ich mit. Heidi, du bist dran. Ich komme vom Norden her. Und ich vom Süden. Und ich vom Meer. Jetzt alle. Heil, es gibt einen Ringel rein. Und die Brücke muss in den Grund hinein. Du weinst? Warum weinst du denn, Heidi? Die Hexen, sie hat Angst. Wovor hat sie Angst? Vor den Hexen? Günther, hast du ihr Angst gemacht? Ich habe nur gesagt... Was hast du gesagt? Nichts von den Hexen, gar nichts. Nur, dass es vielleicht so eine Brücke war, wie die an der Autobahn. Die ist doch auch in die Luft geflogen. Was hat das mit der Brücke am Tay zu tun? Hör zu, Heidi. Ein furchtbarer Sturm tobt. Der Edinburger Zug ist unterwegs. Und gerade als er die Brücke am Tay überqueren will... Es ist Christabend, Heidi. Und der Lokomotivführer Johnny will zu seinen Eltern den Brückners läuten. Du sei mal still, Günther, ja? Der Dichter meint nun, nicht ein blinder Zufall lässt die Brücke einstürzen, sondern Feuer, Wasser und Wind, die Elemente, haben das Unglück vorbereitet. Aber du sagtest doch selbst einmal zu uns, die Hexen. Na ja. Der Dichter gibt in seiner Fantasie den Elementen die Gestalt von Hexen. Verstehst du, Heidi? Ja, Herr Doktor. Also, weiter im Text. Jetzt bin ich gleich dran. Herr Doktor. Ja, Heidi? Sind es dieselben Hexen wie bei Onkel Franz auf dem Hof? Ja. Bei Bauer Lühr auf dem Hof gibt's Hexen? Hexen gibt's heute nicht mehr. Aber was soll denn das? Kinder, hört einmal zu, Hexen hat es niemals gegeben. Doch, Frau Doktor. Bei Onkel Franz kommen sie jede Nacht. Geh du ran, Hertha, ich muss weg. Sag mal, hast du sie gesehen, Heidi? Stine hat's erzählt. Wer ist Stine? Stine. Stine ist die Magd bei Lühr. Stine ist zur Mutti gekommen und da hat sie's erzählt. Was genau? Was hat sie erzählt? Dass die Kühe krank sind und dass die Hexen sie krank machen. Also, sie machen die Kühe krank. Wie machen sie denn das? Sie behexen sie, hat Stine gesagt. Zuerst die Schwarz-Weiße. So, und dann? Und dann die anderen. Jede Nacht eine. Du brauchst nicht mehr zu fahren. Wer war dran, Lühr? Ich sagte, du bist schon draußen am Wagen. Wie soll jetzt nicht fahren? Dem Tier geht es besser, es ist nicht mehr nötig. Ach, Bagage, was die sich denken. Fahr nicht. Sie haben mich gerufen. Da stimmt was nicht. Wenn Sie es nicht wollen, dann... Ein schöner Viehdoktor wäre ich. Fahr nicht, bitte. Ach was. Na, Max. Na, Herr Doktor. 20 Liter. Super? Nee, wie immer. Sagen Sie mal, Max, stimmt das... Augenblick, Herr Doktor. Stimmt das, Max? Ich habe gehört, Sie wollen weg. Na, wer will nicht weg? Ist doch aus hier. Sie Schwarze, ja. Schwarz ist geprahlt, Herr Doktor. Es ist ja noch eine Farbe. Der goldene Top ist leer. Keine Zukunft mehr drin. Dass die Brücke da oben mal fertig werden würde und dass die Umleitung nicht ewig über Windisch führen konnte, das musste sich doch jeder an den Fingern abzählen. Oh, wer tut das, wenn der Weizen blüht? Bei 1000 Autos, die pro Stunde hier durchrutschen? Ich habe sie gezählt und ich habe genau gezählt. Ja. Schon was hängen geblieben in Windisch. Ja, jetzt kommen 8, 9. Bei 20 freut man sich schon. Der reinste Friedhof. Tja. Wollen Sie bald fort? Im Vertrauen, Herr Doktor. Auf der Autobahn. Rechte Seite, gleich hinter der neuen Brücke. Noch nichts gesehen? Nee, war lange nicht oben. Da planieren Sie für ein Rasthaus. Aha, nicht schlecht. Mit Großtankstelle. Chancen? Holzauge. Toi, toi, toi. Gratuliere. Hoffentlich machen Ihnen die Hexen keinen Strich durch die Rechnung. Was? Hexen? Ach, Sie meinen, weil die da auf dem Hof bei Lühr... Sie wissen davon? Naja, über Frau Ronge, die kommt ab und zu hier vorbei. Frau Ronge, so. Ja, die Schneiderin. Sie ist die Schwägerin von der Bäuerin. Ja, ich bin im Bilde. Kleine Heidi war gerade bei uns. Armes Ding so, ohne Vater. Der Ronge war ja auch verrückt damals, dass er partout seine Brücke retten wollte. Wenn sie nicht abgeknallt hätten damals, wäre es ihm auch geglückt. Nicht jeder geht für seine Überzeugung drauf. Da haben Sie recht, Herr Doktor. Man muss ein tüchtiger Ingenieur gewesen sein. Ja. Eine Frage, Max. Sie würden mir einen Gefallen tun. Haben Sie Zeit? Jetzt gleich? Ja. Ich muss nämlich zu Lühr auf den Hof. Aus ganz bestimmten Gründen wäre es mir lieb, wenn jemand mitkäme. Es passt. Eve ist gerade da. Sie muss sich ans Geschäft gewöhnen. Vertretung meiner Wenigkeit. Außerdem kommt sowieso niemand. Tag, Frau Eve! Tag, Herr Doktor! Sagen Sie nichts von Frau Ronge, hm? Nee. Ich fahre einen Augenblick weg, Eve! Gut, Max, aber nicht zu lange! Das Tor ist zu. Verriegelt. Ja, und kein Licht. Ich hatte gesagt, Sie sollen die Hoflampe brennen lassen. Was ist denn das? Pferd aus der Krippe, Herzband ist aus Weichen. Das ist der Teufel höchstpersönlich, scheint mir. Dem Gestank nachzuschließen? Riechen Sie es auch? Ja. Bestialisch. Aber da, sehen Sie nur. Fackeln? Da schwenkt doch einer was durch die Luft. Ich hab's. Sie räuchern die Stelle aus. Ja, und das Pferd geht drauf. Nun wird's mir aber zu bunt. Wollen Sie hinein? Hier sind wir in Zentralafrika unter Hottentotten. Helfen Sie mir über die Mauer. Hm? Hier, Ihre Tasche. Ja, danke. Bleiben Sie bitte drüben. Wenn was ist, rufen Sie. Man kann ja nicht wissen. Ja, ist gut. Ah, verdammt, Mensch. So ein Mist, mein Schienbein. Sind Sie gefallen? Ah. Warten Sie, ich komme. Ein Motorrad, mitten auf dem Weg. Ein Finster hier wie im Bärenarsch. Ja. So, geht's besser? Ja. Moment. Ich leuchte mal. Eine Adi, tatsächlich. Was sagen Sie? Nun wundert mich nichts mehr. Eine Adi. Ja, was heißt das? Ja, es gibt nur eine weit und breit. Und die fährt Stirner. Stirner? Jawohl. Nicht der Teufel. Herr Stirner geht hier um. Ich denke, der ist gar nicht mehr hier. Er wollte doch nach Kanada. Der und Kanada. Da müsste er ja arbeiten. Der Mensch ist mir unangenehm. Und mir erst. Er meint, wenn ich nicht wäre, säße er heute auf der Tankstelle. Ich hätte ihm die Konzession weggeschnappt. Ja. Von mir aus kann er sich jetzt haben. Still, da kommen Sie wieder. Ich gehe hinter die Mauer. Weiter, Schirmer. Ist das Hoftor verschlossen? Das Tor ist verriegelt. Es ist jemand hier, der nicht hier sein darf. Ich bin hier. Dr. Courthouse. Herr Doktor? Ich habe Sie nicht bestellt. Ich will das Pferd sehen. Gehen Sie vom Hof, Herr Doktor. Aber Lühr, Sie haben mich doch selber gerufen. Ich nicht, die Frau hat's getan. Nein, Ihre Frau ist doch gleich. Ich habe dann gesagt, Sie brauchen nicht mehr zu kommen. Aha, weil inzwischen Herr Stirner kam, was? Mit diesem Kokolores wollt ihr ein Tier gesund machen? Ich muss das Pferd sehen. Ist nicht der einzige Fall im Dorf. Wenn Sie es wissen wollen, dem Wallach geht's schon besser. Er ist beschrien hinterwärts und vorwärts, so hilft ihm der Leib Jesu Christi hinterwärts und vorwärts. Hören Sie auf mit diesem verfluchten Quatsch. Versündigen Sie sich nicht an ihm, er ist suggestiert. Suggestiert? Was denn das? Suggestiert. Ihr habt den Verstand verloren. Max, kommen Sie, wir gehen. Wo sind Sie denn, Max? Hier. Sie müssen ein Stück an der Mauer entlang. Ach, lassen Sie, Max, ich habe keine Lust mehr. Diese verdammten Idioten. Hier, nehmen Sie das mal in die Hand. Was ist das? Stirner muss es verloren haben. Ein Wachsplättchen. Die werden rings um den Hof eingegraben. Das heißt, die Dummheit auf die Spitze treiben. Es ist der Ritus. Irgend so ein dämlicher Spruch steht drauf. Es schreckt die Hexen ab. Sie sahen das so bestimmt, Max, als glaubten Sie selbst an den Zinnober. Ich hab's gelesen. Es ist doch ein Fressen für die Illustrierten. Ja, Tankwart auf Hexenjagd, was? Ist nicht schlecht. Ich glaube, die Hauptsache kommt noch. Die haben doch den Stirner gerufen, damit er ihnen sagt, wer es getan hat. Ich verstehe nicht. Na, wer das Vieh behext hat. Sehen Sie doch mal hier, durch die Luke. Die Pferdeboxen. Sie reiben den Gaul mit einer Schürze ab. Psst. So, das tust du jede Stunde, Lür. Ja. Und wenn die Mähne verflochten ist, das ist das sicherste Zeichen, dass noch was drin ist in dem Tier. Immer glatt streichen, von oben nach unten, Strähne für Strähne. Aber wer hat's ihm angehext, Stirner? Ich kann's noch nicht sagen. Beim Peters war's ein Hausierer. Es ist immer jemand, der im Dorf wohnt, der euch nichts Gutes will. Du weißt es, Stirner. Ich bin kein Hellseher, Lür. Dein Schade soll's nicht sein. Sowas höre ich nicht, Lür. Aber den Schuldigen soll's treffen. Wer morgen früh... Morgen früh? Wer morgen früh als Erster euren Hof betritt... Der? Wer ist es? Als getan ein Mann, so kommt's ihm selber an. Wir müssen weg. Ja, warten Sie doch. Warten Sie, Max. Frau Rong, störe ich? Aber nein, bitte. Kommen Sie herauf. Entschuldigen Sie bitte, es ist gar nicht aufgeräumt. Aber das macht doch nichts. Ich komme wegen des Kebs. Wir sprachen doch schon darüber. Ach, das Keb, ja. Der Stoff ist heute früh eingetroffen und da wollte ich einmal... Ja, aber was ist denn, Frau Ronge? Sie sind ja ganz blass, kommen Sie. Schnell setzen Sie sich doch erst einmal. Das macht das Oberlicht hier. Oh nein, nein, Sie haben geweint. Was ist denn passiert? Leute, die... Wenn es das ist, was kümmern die Sie denn? Ich habe doch niemandem etwas getan. Ja, kommt's denn darauf an? Lassen Sie sie doch reden. Was hat man uns alles anhängen wollen, als wir hierher gezogen sind? Ach, Frau Doktor, reden sollen Sie ja meinetwegen, daran bin ich gewöhnt. Sie haben eben etwas, was die anderen nicht haben. Geschmack. Das ist immer schon verdächtig. Vielleicht. Ja, und dann, liebe Frau Ronge, wer nicht vorgibt, mehr zu sein, als er ist, der ist mehr. Mehr als die anderen. Und das kann schon ganz und gar niemand vertragen. Dann sagen Sie es auch. Was denn, Frau Ronge? Dass ich... Das ganze Dorf ist voll davon. Sie haben es doch auch gehört. Geben Sie es doch zu, Frau Doktor. Wahrhaftig, ich habe keine Ahnung. Jeder geht mir aus dem Weg. Niemand will mehr was mit mir zu tun haben. Ach, Unsinn, Frau Ronge. Was bilden Sie sich denn da ein? Heute früh war ich zum Nähen bestellt, bei Peters. Sie ließen mich nicht mehr ins Haus. Und gestern am alten Wehr warfen mir die Kinder Steine nach. Wo ich auch hinkomme, blickt man weg. Nein, ich täusche mich nicht, Frau Doktor. Na doch, doch. Nein, auch... Auch auf Heidi zeigen Sie. Ja, Heidi hat viel von Ihnen. Vergessen Sie das nicht, Frau Ronge. Kann sie am Ende wohl auch hexen? Hexen? Frau Ronge. Wenn das ein Kind daher plappert, dann will ich nichts sagen. Obwohl das schlimm genug ist. Ich bin eine Hexe, sagen die Leute. Welche Leute? Hier in unserem Dorf? Meine eigene Schwägerin. Ihre Schwägerin? Am Dienstag früh, da wollte ich ein Kleid bei ihr abliefern. Da hat man mich vom Hof gejagt. Und Anna Lühr, meine Schwägerin, Anna hat geschrien, also du bist es. Du! Achsschenkelbolzen ersetzt, Vorspur eingestellt, 26,50. Filtergehäuse, 1,20. Du Max, hast du schon gehört? Was war denn noch? Ah, Wagenunterseite abgesprüht, 2,70. Die Schneiderin. 7, 9, 14, 23. Max! Augenblick. 2, 4, 5, 18, Rest 1. Deine Freundin, Frau Ronge. Was ist mit ihr, Frau Ronge? Frau Ronge, das zieht. Da bist du wie elektrisiert. Ach. 1, 3, 5 macht 52, 30. Tu nur so. Also, was ist schon wieder mit Frau Ronge? Frau Ronge. Nichts schon wieder. Ich habe es längst gewusst. Was? Sie kann hexen. Du bist verrückt, Dave. Tja, ich sag nur, was die Leute sich erzählen. Und was erzählen sie sich? Frau Ronge hat den bösen Blick. Frau Ronge ist eine Hexe. So. So, und solchen Quatsch glaubst du? Mit Vergnügen, wenn du es wissen willst. Diese Pute. Du wirst nicht schöner, wenn du sowas sagst. Für dich bin ich schön genug. Abwarten. Sagtest du abwarten? Sagtest du, Frau Ronge ist eine Hexe? Eine Hexe. Eine Hexe, jawohl. Am Dienstagmorgen hat ihre eigene Schwägerin sie vom Hof gejagt. Und warum? Weil sie das Vieh behext hat. Überall im ganzen Dorf ist das Vieh krank geworden. Dienstagmorgen? Sie war die Erste. Hm? Was soll das heißen? Sie war die Erste. Natürlich. Hallo? Hallo, Dr. Korthaus? Ja, hier Schlumbeck, Max Schlumbeck. Ach, Sie wissen schon. Ja. Ja, eben. Ja, ja. Ja, vielleicht das Klügste. So ein Hund, der Stirner. So ein Hund. Der ist zu allem fähig, sehen Sie sich bloß vor. Ja, morgen. Nee, ich bin morgen in der Stadt wegen der Rasthausgeschichte. Ja, man macht mir Schwierigkeiten, leider. Ja, danke. Ich kann es gebrauchen, danke. Ja, aber vielleicht morgen Abend, wenn ich zurück bin. Ja, ich melde mich. Wiedersehen, Herr Doktor. So, Herr Schlumbeck fahren morgen in die Stadt, mir ganz neu. Vielleicht gemeinsam mit Frau Ronge? Das ist mir wieder ganz neu. Aber das kannst du haben, warum nicht? Du Scheusal, Altes. Verhext hat sie dich. Verhext! So ist die Möglichkeit. Gemeinsam mit Frau Ronge? Das ist überhaupt eine Idee. Hat Frau Ronge nicht gesagt, wenn ich mal fahre, soll ich an sie denken? Sie möchte mitkommen? Sie kommen! Mutti! Heidi, was ist? Wo bist du, Mutti? Hilf mir doch! Hilf mir gleich! Kind, wach auf! Heidi! Mutti! Du bist ja da! Du hast geträumt. Ach, Mutti! Mutti! War es denn so schlimm? Sie tanzten auf der Wiese an der Autobahn. Immer neue kamen zu. Sie ritten auf Besen durch die Luft. Kind, wer hat dir denn solche Sachen erzählt? Ich hab's geträumt, Mutti. Na ja, sicher, aber jemand hat dir doch vorher davon erzählt. Stine? Nein, Stine nicht. Die Kinder in der Schule? Heidi, du musst mir immer die Wahrheit sagen. Immer, hörst du? Dass sie auf der Wiese tanzen und dass sie auf Besen ritten, das hat mir niemand erzählt. Aber? Was war dann? Dann war auf einmal Lisa da. Lisa Korthaus? Lisa und Günther, ja. Und Lisa sagte, wir müssen hier warten. Seid ganz still. Könnt ihr noch den Text? Welchen Text? Von dem Gedicht mit der Brücke. Welcher Brücke? Von der Brücke am Tee. Und das hat neulich Dr. Korthaus mit uns angeübt. Ach so. Aber keiner wusste mir, wie es ging. Bloß Günther sagte, was mit Ringelrein war's? Entsinnt ihr euch? Und wir dachten nach. Aber wie wir noch nachdachten, da kamen sie wieder an. Wer denn? Die Hexen! Die Hexen, Mutti! Da schrie Günther auf einmal. Ich hab's! Hört her! So geht es! Heide, es gibt einen Ringel rein und die Brücke muss in den Grund hinein. Ach, so heißt es in dem Gedicht. Ja, ja. Sei still, Günther, sagt Lisa, wenn sie es hören. Und ich drehte mich um. Aber wie ich wieder nach Lisa und Günther sah, waren die fort. Ich war allein. Da fing ich an zu laufen. Und die Hexen hinter mir her. Ich lief, Mutti, ich lief. Und ich dachte, jetzt haben sie dich gleich auf einmal. Was war auf einmal? Auf einmal sah ich die Brücke. Ach, er ist da. Es ist gut. Denk nicht mehr dran. Wer ist da? Herr Schlumbeck. Von der Tankstelle? Ja, er holt mich ab. Ich fahre in die Stadt. Ich will mit, Mutti. Bitte, Mutti, nimm mich mit. Aber das geht doch nicht, Heidi. Du musst in die Schule. Ich will nicht allein sein, Mutti. Bitte, lass mich nicht allein. Aber großes Mädchen, schäm dich. Wenn die Schule aus ist, bin ich zurück. Bestimmt? Ja, ganz bestimmt, Heidi. Frühstück habe ich dir zurechtgemacht. Komm, jetzt schnell aufgestanden. Mutti, was hätten Sie mit mir gemacht? Bist du immer noch bei deinen Hexen? Was hätten Sie gemacht mit mir? Du sollst nicht mehr daran denken, Heidi. Ich bin noch nie so gelaufen, Mutti. Ich wusste, ich muss vor Ihnen an der Brücke sein. Und woher wusstest du das? Dann würden Sie mir nichts tun. Und der Brücke auch nicht. Ich wusste, auf der Brücke, da bin ich sicher. Kind, das sind Träume. Da wird manches Gestalt, woran man zufällig bei Tage gedacht hat. Sieh mal, ich selber bin an deinem Traum schuld. Habe ich dir nicht erst vor ein paar Tagen von Vater und seiner Brücke erzählt? Wie sah denn die Brücke aus? Wie Vaters Brücke? Na, siehst du. Die hast du niemals gesehen. In Träumen bildet man sich manches ein. Es war die Brücke. Ich weiß es. Ich war schon fast drauf, und da bin ich aufgewacht. Der Kaffee steht in der Röhre. Wiedersehen, mein Kind. Ja, Mutti, aber bist du zurück, wenn die Schule aus ist? Ja, natürlich, Heidi. Vielleicht hole ich dich sogar ab. Schönes Fräulein. Ah, sieh da, der Herr Stirner. Allein, wie ich sehe. Herr Chef unterwegs? Wie Sie das bloß immer wissen, als ob Sie es riechen. Vielleicht, vielleicht. Meine alte Adi braucht wieder einen Schluck. Geben Sie 5 Liter. Also, Herr Chef unterwegs. Und mit wem unterwegs? Das wissen Sie auch? Man weiß es oder man weiß es nicht. Sie wissen wirklich mehr als andere. Mein Beruf, schönes Fräulein. Ich habe es ja immer gesagt. Der Herr Stirner, der wird noch mal ein berühmter Mann. Die können doch hier alle einpacken ohne Sie. Es springt von Hof zu Hof. Merkwürdig. Auf einmal. Haben Sie gestern den Mond gesehen? Blutrot war er. Ein Zeichen für alle. Saturn im Widder. Sie treiben es da ohne Scham. War die ganze Nacht unterwegs. Bei Horstmann war es am tollsten. Ist es wahr? Ein Hund geht dort um. Erna Pohl will ihn gesehen haben, groß wie ein Kalb. Ich darf nicht sagen, es ist noch zu früh. Was bin ich schuldig? Oh, lassen Sie es. Nichts. Oder einen Rat? Nur zu, da ich schon hier bin. Es ist wegen Max. Ich weiß, Sie mögen ihn nicht und er mag Sie auch nicht. Das steht auf einem anderen Blatt. Wir wollen heiraten. Es ist Ihnen vielleicht bekannt? Es spricht sich herum. Ja, er ist so verändert. Dass Sie das schon gemerkt haben? Oh, diese Hexe, wie ich sie hasse. Die Gottlosen haben Freude, Schaden zu tun, aber des gerechten Samen wird allen Frucht bringen. Genau wie bei Kunertz, wo sie genäht hat. Da hat sie Magdas Verlobten behext. Und jetzt? Jetzt hat sie Max am Wickel und lässt ihn nicht mehr los. Seit wann wissen Sie es genau? Seit Lühr sie von seinem Hof gejagt hat. Tja, ein Segen für alle, dass sie erkannt ist. Ich gebe Ihnen was, Fräulein. Hier, stecken Sie das ins Polster. Vom Auto? Die eine Hälfte, die andere ins Bett. Ja, aber... Wenn sie merkt, dass er das hat, kommt sie nie wieder. Übrigens, wenn ihr heute Nacht nicht ohnehin der Spaß vergeht. Heute Nacht? Bei Lühr auf dem Hof. Und wie? Ja, Fräulein, wenn ich Ihnen das auch sage, glauben tut's doch keiner. Jedenfalls schönen Dank fürs Amulett. Kein Amulett, Fräulein. Fruxtus can Arcadie Occidentalis und Orientalis. Mein Gott. Sollen hier die Rosen hin, Hertha? Nein, da setze ich im Frühjahr Begonien. Die habe ich im Keller. Wir haben sie doch schon ausgesucht. 5 Polianta und Gloria Dei. Das ist meine Lieblingsrose. Ich habe sie abbestellt. Hä? Abbestellt? Ja. Warum? Weil du Zeit hast, mir den Garten umzugraben. Ah, das macht mir Spaß. Mir längst mal wieder gewünscht. Mir wär's lieber, der alte Lehmann täte das wie jedes Jahr. Ja, ne schön, dann hol dir den alten Lehmann. Ach, Erich. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass du jedes Jahr Zeit dazu hättest. Nie war es möglich. Immer hieß es, zu viel zu tun. Ja, so freu dich umso mehr, dass ich jetzt Zeit hab. Nein. Du bist seltsam, Hertha. Ach, wir wollen doch vernünftig sein, Erich. Diese Muße ist dir doch aufgezwungen. Niemand ruft dich. Und das, obwohl du eigentlich alle Hände voll zu tun haben solltest. Fast auf jedem Hof ist ein Krankheitsfall. Wem sagst du das? So kann das doch nicht weitergehen. Nein, so geht's auch nicht weiter zum Donnerwetter. Ich dachte, ich hätte eine Frau, die Nerven besitzt. Erich. Ja, verzeih, ist ja Unsinn. Erich, du darfst mir doch nichts vormachen. Ich weiß, dass du wegfährst, nur um mir vorzutäuschen, du hättest etwas zu tun. Mit mir kannst du doch darüber sprechen. Du hast recht. Aber kann ich es mit Gewalt erzwingen? Was richte ich da aus? Erich, wenn das nun eine Seuche ist. Ich glaube es nicht mal. Seit ich bei Frau Ronge war, komme ich nicht mehr los davon. Dass eine Seuche grassiert? Das überlass doch bitte mir, ja? Eine Seuche, die nichts mit Bakterien zu tun hat. Womit denn dann? Ja, mit, ich weiß nicht, mit Angst. Sehen Sie, Frau Runge, da wird mir richtig wohl, so hinterm Steuer, wenn ich mal raus kann. So ein halber Tag wie heute ist schon Medizin. Können Sie verstehen, wie? Doch, Herr Schlumbeck. Ich könnte heute Bäume ausreißen. Ja, obwohl ich allen Grund gehabt habe, einen Miesepeter zu spielen. Irgendjemand hat nämlich oben beim Bauamt gestänkert und mir die Veränderung nicht gegönnt. Ach, Sie wollen fort? Ja, eine neue Tankstelle aufmachen. Das ist noch geheim vorläufig. Aber Ihnen kann ich es ja sagen. Natürlich, Herr Schlumbeck. Irgendjemand hat quergeschossen. Aber denen habe ich Bescheid gegeben. Und wenn ich rauskriege, wer es war, na, also die Kreatur, die greife ich mir. Die zerquetsche ich. Sie sollen mal sehen. Angst müssen die alle kriegen. Angst? Nur so kann man was erreichen heute. Angst müssen die vor einem haben. Dann kommt man weiter. Aber Frau Runge, habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein. Fahren Sie. Bitte fahren Sie. Ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht mit der Angst. Sieh dir doch das Dorf an. Alle haben sie geglaubt, es bliebe so mit der Umleitung, es bliebe so mit dem Geldverdienen. Zu groß sind sie alle geworden. Ach, du übertreibst, Hertha. Wer sah denn noch die Dinge, wie sie wirklich sind? Wer war denn noch zufrieden mit dem, was er hatte, uns gar nicht mal ausgenommen? Jetzt predige mir Moral. Aber Erich, ich versuche doch nur auf den Grund zu kommen. Diese plötzliche Stille. Wir können sie wohl ertragen, aber die anderen, die sich so an den Betrieb, die Abwechslung gewöhnt haben, das ist ihnen unheimlich, das können sie sich nicht erklären und darum sehen sie Hexen und Teufel. Aber Hertha, jeder konnte sich an den Fingern abzählen, dass dieser Zustand nur vorübergehend sein würde. Seit Jahren hat man an der Brücke gebaut. Gewiss, ja. Und nun ist die Brücke da und die Leute von Windisch sind auf sich selbst angewiesen. Es braucht bloß etwas zu passieren, eine kleine Erschütterung, das Viehsterben zum Beispiel, und schon kriegen sie Angst. Ach, Hertha, Sie sind doch keine Kinder. Wären Sie es bloß, dann würde Ihnen nicht einfallen, nach Schuld zu suchen. Irgendjemand muss schuld sein, sagen die Leute, muss schuld sein. Na schön. Also, die Angst. Guten Tag, Frau Doktor. Ach, Stine, wohin denn? Ich wollte zu Frau Ronge. Sie ist nicht da. Frau Doktor wissen wohl auch nicht. Nee, warte mal, Stine, die ist in der Stadt mit Schlumbeck. Ich sah sie wegfahren. Ach, kommt sie wieder? Heute noch? Bestimmt sogar. Ich bin nämlich abends mit Schlumbeck verabredet, Alter. Mhm. Es ist... Ich muss wieder rauf auf den Hof. Es darf niemand wissen, ich habe mich weggeschlichen. Die arme Frau Ronge. Ja. Wie geht's denn auf dem Hof? Ach, es könnte einen jammern, Herr Doktor. Der Wallach ist krepiert, dann haben noch zwei Kühe verkalbt. Und heute früh, wie ich in den Stall komme, merke ich, es hat auch die Schweine erwischt. Der Bauer soll krank sein? Der liegt seit gestern. Und an allem ist Frau Ronge schuld. Was hat denn der Bauer? Dasselbe, sagt Stirner. Na, Stirner. Aber neulich Nacht, Herr Doktor, ist dem Pferd wirklich besser geworden? Glaubt es nur, glaubt es nur. Und dann ist er krepiert. Ja, gerade wie Frau Ronge kam. Ach, Idioten. Aber Erich, was kann denn Stine dafür? Soll ich Frau Ronge etwas ausrichten, Stine? Es ist... eben war Stirner auf dem Hof. Er hat die Bettfedern untersucht. Er sagt, es sind Kränze drin und Vögel. Er hat sie der Bäuerin gezeigt, das ist wahr. Höchste Zeit, hat er gesagt, und einen Strick aus den Federn geholt. Was, ein Strick? Mit zwei Schlingen. Und wenn die dritte Schlinge geschlagen ist, hat er gesagt, muss der Mensch sterben. Und das alles hat Frau Ronge in die Betten getan, ja? Och, ich, Frau Doktor, ich glaub doch das nicht. Auch, dass sie nachts fliegt. Was, sie fliegt? Oder kommt als Katze, hat Stirner gesagt. Natürlich, Katzen gibt's wie Sand am Meer in Windisch. Eine schwarze, sagt Stirner, ganz schwarz, ohne einen Fleck. Und deswegen wollte ich doch zu Frau Ronge. Aber Stine, dann glaubst du es ja doch. Stirner kommt heute Nacht. Er will sie fangen. Stine, was erzählst du denn da? Ich kann doch nichts dafür, Frau Doktor. Warum will Stirner sie fangen? Sie wollen sie vierteilen und das Futter mischen. Ach, nun weine doch nicht, Stine. Geh zum Hof zurück. Ich werde es Frau Ronge sagen. Es ist, weil ich sie doch so gerne habe, Frau Ronge und Heidi. Ach ja, richtig, Heidi. War sie gar nicht zu Hause? Nein, es war alles zu. Sie sollten nicht dauernd auf die Uhr sehen, Frau Ronge. Ich hätte nicht mitfahren dürfen. Um 12 war die Schule aus, jetzt ist es 3. Aber Sie brauchten doch die Zeit. Wenn ich wenigstens etwas erreicht hätte. Glückssache. So auf Anhieb eine Stellung, da verlangen Sie zu viel. Ich verlange ja gar nichts. Nichts, Herr Schlumbeck. Na, nicht so viel Sorgen machen, Frau Ronge. Wirklich nicht. Ich bin Zeuge, ich und Dr. Korthaus. Wir können ja beweisen, wie das Gerücht aufkam und dass Stirner die Ursache ist. Stirner? Nein. Ich allein bin schuld. Sie? Mhm. Frau Ronge, jetzt aber die Nerven behalten. Sonst verrennen Sie sich. Also nicht so, Frau Ronge. Man darf nicht den Boden verlieren. Wieso sind Sie denn schuld? Ach, fragen Sie nicht. Es war schon so, als mein Mann noch lebte. Meinen Sie die Geschichte mit der Brücke? Mhm. Aber Sie kennen ja nicht die Zusammenhänge. Natürlich kenne ich sie. Dass diese Schweine ihn erschossen haben, als er die Sprengladung entfernen wollte, das ist doch nicht Ihre Schuld. Doch, meine Schuld, ganz allein. Aber Unsinn. Wie können Sie sich denn sowas einreden? Ach, Max. Niemand wusste damals, dass er hier war, 2 Tage vor dem Einmarsch der Tommys. Wir hielten ihn bei Bauer Lühr versteckt. Und da sagte am Abend der Bauer, deine Brücke, Ronge, morgen früh kannst du sehen, was davon übrig geblieben ist. Er mochte meinen Mann nicht. Die Autobahn hatte ihm Land weggenommen. Und für ihn war Ronge daran schuld. Ronge hatte ja die Brücke gebaut. Nachts, da wachte ich plötzlich auf. Ich hatte Angst. Ich hielt den Atem an. Jemand stand im Zimmer. Im Mondlicht sah ich, es war mein Mann. Angezogen und im Begriff vorzugehen. Ich rührte mich nicht. Ein Wort von mir, dachte ich, und er bleibt hier. Aber ich sagte es nicht. Mein Mund war wie verschlossen. Es war, als wollte ich, dass er ginge. Ja, ich wollte, dass er die Brücke rettete. Ich wollte es für ihn. Ich wusste, zeitlebens wird er sich sonst Vorwürfe machen. Das wäre auch der Fall gewesen, bestimmt. Ja, das entschuldigt nichts. Es war anders. Ich wollte es für mich. So? Aber eben sagten ja, Sie ich doch... ich wollte es für mich. Ich wollte, dass jeder zu mir sagte, Ihr Mann hat es getan. Nee, Frau Ronge, das geht mir zu weit. Da komme ich nicht mit. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass Sie so dachten. Sie meinen es gut mit mir. Ach, lassen Sie, ich hätte nicht davon sprechen sollen. Jetzt will ich Ihnen was erzählen. Einen Augenblick. Gleich sind wir auf 50. Ja. Sehen Sie mal auf den Tacho. 60, 65, 70. Na, gleich fahren wir 100. Wenn sich nun bei 100, sagen wir, die Steuerschraube löst, das ist so gut wie ausgeschlossen, aber es ist schon vorgekommen, sind Sie dann schuld? Nur weil Sie neben mir sitzen? Bitte fahren Sie langsam. Sie nicht und ich nicht. Selbst wenn Stirne es will. Bitte langsam. Entweder ist es nämlich ein Materialfehler oder ein Monteur hat schlampig gearbeitet. Der Wagen tanzt so, was ist denn das? Und das tut er immer über 100. Es geht ihm dann wie mir. Über 100 fallen alle Probleme von mir ab. Da freue ich mich, dass ich lebe. Einfach nur, weil ich lebe. Das sollten Sie auch tun. Ist das nicht herrlich? Guten Tag. Ist Herr Schlumbeck da? Bedauere. Was Dienstliches? Behördensache. Muss quittiert werden. Ich kann ja unterschreiben. Geht nicht, Fräulein. Herr Schlumbeck persönlich. Dann nicht. Dann müssen Sie wiederkommen oder warten. Er wollte längst zurück sein. 4 Uhr. Nein, nein, ich muss weiter. Ich kann ja unterstempeln. Den Stempel habe ich. Naja, ausnahmsweise ginge das. Was da drin steht, geht auch mich an. Ich bin, wenn Sie es noch nicht wissen sollten, mit Herrn Schlumbeck verlobt. So. Schön, danke. Was ist das bloß? Etwa die Lizenz? Jedenfalls von der Regierung. Aber deswegen ist er ja heute in die Stadt gefahren. Wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen. Tatsächlich, es ist die Lizenz. Da gratuliere ich. Die Lizenz. Sollte er wirklich nicht gewusst haben, dass die Lizenz unterwegs ist? Ich weiß nicht, ich händige solche Sachen nur aus. Sollte er etwa nur in die Stadt gefahren sein, um... Tankstelle Schlumbeck, Windisch. Ich verstehe nicht. Ein Unglück? Wir haben keinen Abschleppdienst, nein. Da müssen Sie... Wie? Ein grüner Wagen? Und der hat sich überschlagen? Haben Sie die Nummer? Die Nummer bitte! Verunglückt. Nein, das kann nicht sein. Ist ausgeschlossen, Max ist doch ein sicherer Fahrer. Ein Irrtum. Das kann nur ein Irrtum sein. Hallo, können Sie mir die Nummer nicht sagen? Wer saß denn am Steuer? Ich höre. Ja? Ich höre. Oh Gott. Überschlagen hat er sich. Wo denn? Kilometerstein 75 auf der Autobahn. Tot? Ja, Fräulein, da darf ich das Schriftstück nicht aushändigen. Also, nichts für ungut, Fräulein. Wenn ein Wagen sich überschlägt... Sie haben niemand gefunden. Die Straßenmeisterei rief an. Merkwürdig. Und der Wagen zu Klump? Dabei war noch eine Frau hier aus dem Dorf mit. Wer denn? Die Hexe. Ach, eine Frau Ronge wohl. Ich hörte sowas. Entschuldigen Sie, ich bin nämlich neu hier. Oh, Sie. Sie hat es getan. Ich weiß es. Sie hat es ihm angehext. Angehext? Wissen Sie, ein merkwürdiges Dorf, dieses Windisch. Naja, es wird sich erklären. Das Schriftstück Fräulein. Kann ja wiederkommen. Na, nun sehen Sie mal nicht zu duster. Guten Tag. Tag. Die Hexe hat es getan. Die Hexe. Prima! Da, die wird sich wundern. Da kommt jemand. Los, ab, der zeigt uns an. Ach, Quatsch. Ich hau ab. Herr Feigling. Was macht ihr da? Das sehen Sie doch. Na, wartet, ihr Lümmels, ich werde die Polizei holen. Die holen Sie, Mann. Hier wohnt die Hexe, die Ronge. Ach so, die Ronge. Los, das andere Fenster! Tankstelle Schlumbeck. Ja, nochmal. Immer noch nicht? Ja, aber begreifen Sie doch, natürlich, es ist sein Wagen. Die Nummer und alles stimmt bis auf Max Schlumbeck. Er muss doch aufzufinden sein. Also rufen Sie nochmal zurück, bitte. Oh, wäre er bloß nicht gefahren. Oh Gott, wäre er bloß nicht gefahren. Heidi. Du, Heidi? Was willst du hier? Ist Mutti hier? Ich will zu Mutti. Die suchst du hier? Wer schickt dich? Niemand. Und hierher kommst du? Ausgerechnet hierher? Ist Mutti hier? Ich will zu Mutti. So. Hat sie dich allein gelassen, deine Mutti? Und hat sie dir auch gesagt, was sie tun wird, deine Mutti? Ich weiß es nicht, Fräulein. Mit Herrn Schlumbeck. Ganz recht. Mit Herrn Schlumbeck. Wenn ich's doch nicht weiß, Fräulein. Dann will ich's dir sagen. Fein eingefädelt hat sie's, die Hexe. Bitte, Fräulein. Bitte sagen Sie nicht Hexe. Sagen Sie es nicht. Sieh mal an, kleine Hexe. Bitte, Fräulein, bitte. Mach doch nicht solche Augen. Such doch deine Mutti. Such doch hier alles ab. Mutti. Da habe ich sie versteckt. Schrei nur, das hilft dir nichts. Was wollen denn die Kinder da draußen? Haben sie dich hierher gebracht? Sie laufen mir immer nach. Also sie wissen, wer du bist. Ich habe Angst vor ihnen. Angst? braucht ihr denn? Heidi! Wir wollen mit Heidi spielen! Hörst du, Heidi? Sie wollen mit dir spielen. Das sagen sie nur, damit ich herauskomme. Also, hier kannst du nicht bleiben. Bitte, Fräulein, lassen Sie mich hier. Hexe, Hexe, Fräulein! Ich bin noch keine Hexe! Mutti, Mutti, ich bin keine Hexe! Wie groß deine Augen sind. Warum siehst du mich denn so an? Am Kilometerstein 75, auf der Autobahn. Dort sitzt deine Mutter Hexenbalch. Hinaus! Nein! Soll ich dir mal einen Besen geben? Sie rennt. Sie rennt tatsächlich zur Autobahn. Günther, Lisa, Abendessen. Ja, Mama. Wo ist denn Lisa? Noch draußen. Lisa! Komm herein, Lisa. Wo wart ihr denn? Auf den Mooreckern. Kartoffelkraut verbrennen. Das hat vielleicht gequalmt. Ihr Kinder, haltet euch bei Haus. Lauft ja nicht in das Luch hinaus. Seht, wie bereits der Dorner graut. Die Drossel ächzt zum Nest hinaus. Der Heidemann braut. Von wem? Storm. Falsch geraten. Goethe. Oh, hör mal, Günther. Nein, nein. Anne. Ja, natürlich. Annette. Das könnte aber auch Storm sein, nicht, Mutti? Mhm. Diese Kraft von der Droste, herrlich. Wer kann heute noch dichten? Lauter dürres Zeug. Wir schicken Raketen zum Mond, aber Fantasie haben wir nicht. Wird an der Kinokasse abgegeben. Frau Ronge. Max. Ist Heidi hier? Heidi? Wie sehen Sie denn aus, Max? Und Sie, Frau Ronge? Ein kleiner Unfall, Herr Doktor. Ist nicht der Rede wert. Aber leider ist die Mühle hin. Oh mein Gott. Heidi ist nicht hier gewesen. Wir waren verspätet und ich drehe auf und so ein Idiot, der überholt mich gerade, als ich... Kommen Sie, vielleicht ein Cognac auf den Schrecken. Frau Ronge, Sie sollten sich einen Moment hinlegen. Nein, nein, ich habe keine Ruhe. Und der Wagen überschlug sich und... Menschenskind, sind Sie ein Glückspilz. Ist nochmal gut abgegangen. Aber was ist denn hier passiert? Wer hier? Hm? Wieso, hier in Windisch? Heidi ist fort. Ich wollte gegen Mittag zurück sein. Ich hab's ihr versprochen. Haben Sie denn alles nachgesehen zu Hause? Mein Fräulein Tochter hat sich auch schon immer versteckt. Nein, nein. Sie ist da gewesen, aber wieder weggerannt. Die Scheiben sind eingeschlagen. Man hat Steine geworfen. Auf Heidi? Jedenfalls ist Heidi weg. Ja, also noch kein Grund zur Aufregung. Wer hat Heidi gesehen? Günther, du? Nee. Lisa, du? Nö, ich auch nicht. Und in der Schule, da war sie doch. Nur die B-Klasse in der Heidi ist heute früher auf. Und Heidi ist immer gleich weg, weil die Kinder ihr nachrufen. Was rufen sie ihr nach? Lisa Günther antwortet. Ich weiß, was sie rufen. Los, Max, wir müssen sie suchen. Schicken Sie die Taxe weg, wir nehmen meinen Wagen. Ja, aber wohin? Weiß denn Eve nichts, ihre Braut? Ja, ich war noch nicht draußen. Wir sind gleich hierher gefahren. Dann zuerst zur Tankstelle. Eve! Eve! Ist denn hier niemand? Max! Du! Oh, Max! Oh, Max! War Heidi hier? Heidi? Nein. Aber die Lizenz ist gekommen. Die Lizenz ist unwichtig. Heidi ist verschwunden. Sie war nicht hier? Doch. Doch? Ja, aber eben sagtest du doch nein. Oh, ich bin ganz durcheinander. Ja, Heidi war hier und hat nach ihrer Mutter gefragt. Und wo ist sie jetzt? Also, wie soll ich das wissen? Bin ich ihr Kindermädchen? Hast du ihr nicht gesagt, sie soll hier warten? Was hast du ihr gesagt? Such deine Mutter auf der Autobahn, Kilometerstein 75, Hexenbalch. Eve, bist du denn verrückt? Bist du verrückt? Ich will sitzen, Stine. Gib mir das Kissen. Hier, Bauer. Gut so. Ist sie gekommen? Der Mond steht noch nicht hoch genug, sagt Stirner. Wir müssen warten. Wo ist Stirner? In der Küche. Ich sehe kein Licht. Er hat es ausgemacht. Er sagt, dann springt sie gleich ins offene Fenster. Gut so. Das Aas, das Katzenaas, hat uns lang genug genarrt. Ist die Bäuerin auf? Sie hat sich eingeschlossen. Hol sie her. Sie kommt nicht, Bauer. Sie hat Angst. Hat Angst? Sie sagt, Ronge ist doch ihr Bruder gewesen. Sagt sie so. Ihr Bruder. Ja, Ronge war ihr Bruder. Es ist wegen dem Kind. Ja, was ist mit dem Kind? Wegen der Heidi, Bauer. Heidi ist weg. Sie suchen sie überall. Stirner brachte es aus dem Dorf mit. Und die Bäuerin fürchtet sich. Ja. Aber wie es mir geht, das ist ihr egal. Da. Ja. Jetzt setzt es sich mir wieder auf die Brust. Stirner soll kommen. Stirner! Stirner! Der Bauer. Psst! Kein Lärm! Sonst verscheuchst du sie. Die Katze? Ich glaub nicht mehr dran. Psst! Sie war schon da. Kannst du dem Bauern erzählen, Stirner? Mir nicht. Ich gehe rüber zur Frau. Stine, bist du's? Ja, Frau. Komm herein. Oh, Sie wollen weg, Frau Lühr? Ja, ich muss ins Dorf. Jetzt zur Nacht. Wollen Sie zu Frau Ronge? Ja, zu Marie. Damals. Vielleicht hat er alles geahnt. Da sagte mein Bruder. Anna, sagte er, du weißt, was zwischen Lühr ist und mir. Dass ihr das nicht dem Kind entgeltet. Niemals, sagte er, versprich mir das. Und wenn uns was zustößt, Marie und mir, du kümmerst dich um Heidi. Soll ich was zurechtlegen? Ja, geh in den Keller, Sine. Die Kirschen oben rechts und pack auch ein paar Eier dazu. Hm. Und Leberwurst vom letzten Schlachten. 2 Dosen. Ja, Frau Lühr. Mach schnell. Stirner, hast du sie gesehen? Ist sie auf dem Hof? Sie wischt immer weg. Na, ich spüre, sie ist da. Jetzt wirkt sie mich. Sie drückt aufs Herz, ich kenne das. Ja, sie wirkt mich. Hier sitzt sie doch. Hilf mir, Stirner, komm, sag den Spruch. Inschritt, ich sage dir, blaue Schürze jage das Tier. Da, die Katze. Keine Katze. Ja, ich sehe doch ihre Augen. Das sind Lichter, sie kommen den Weg hoch. Jetzt wischt sie uns ganz weg, verdammt. Ja, wer ist es? Ein Auto, es fährt vorbei. Lüg nicht, Stirner. Es fährt vorbei, Lühr. Es schwenkt in den Hof ein. Das Tor ist zu. Es fährt hindurch. Da, jetzt hält es. Bleib liegen, Bauer. Sie kommen, Stirner. Wer soll denn kommen? Sie wollen zu mir. Sie holen mich. Ich werde ihr sagen. Marie, vergiss es. Sie war nie nachtragend. Sie wird mich hören. Es ist nicht zu spät, werde ich sagen. Wir waren alle wie vom Teufel besessen, dass wir das glauben konnten. Ich werde selber auf die Höfe gehen, von Haus zu Haus, Marie, und dafür sorgen, dass du wieder nähen kannst. Ja, alles wird wieder gut werden. Ich bin böse gewesen, Marie, aber Heidi ist ja da. Ich will die Angst nie vergessen, die ich gehabt habe um Heidi. Ich will an ihr alles gut machen. Hörst du, Schwägerin? Ja, so werde ich sagen. Noch ist es nicht zu spät. Stine, bringst du den Korb? Wo bleibst du, Stine? Das ist ja nicht Stine, das ist draußen. Wer will jetzt zu uns? Erbarm dich, Herr. Erbarm dich, Herr. Nochmal ein Spruch. Inschütt, ich sage dir, blaue Schürze, jage das Tier. Ach, es hilft nichts, Stirner. Das Kind, Bauer. Das Kind? Dr. Korthaus ist draußen. Hol die Bäuerin, Stine. Sie spricht schon mit ihm. Wir müssen mit, alle. Wohin? Zur Brücke, steck die Laternen an. Heidi ist abgestürzt. Die Kinder haben sie gejagt, sagt der Doktor. Auf der linken Fahrbahn, wo das Gerüst noch steht, hing ihre Mütze. Da muss sie hinauf sein. Weg den Knecht, Stine. Und du, Stirner, du kennst die Gegend, jeden Zoll dort. Geh mit, Stirner. Stirner, wo bist du? Stirner? Der ist nicht hier. Der ist weg, durchs Küchenfenster. Weg? Hol ihn her! Lass ihn. Ich kam zu euch, weil ihr die Nächsten seid. Wir brauchen Hilfe. Zu spät. Es ist zu spät. Jammert nicht. Wir müssen sie finden. Wir haben keine Zeit. Kommt. Max! Gefunden. Habt ihr sie gefunden? Nein, es ist nicht wahr. Hört, was der Apostel Paulus spricht. Römer 2, Vers 1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst, sintemalen du eben dasselbe tust, was du richtest. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Eve, wein doch jetzt nicht, Eve. Damit entschuldigt sich niemand. Ich will nichts entschuldigen. Was willst du dann? Dir meinen Ring zurückgeben, hier. Und viel Glück, Max. Viel Glück. Ja. Wofür denn? Oben, für die neue Tankstelle. Ich gehe zu ihr, Franz. Ich hole sie dann. Wird sie kommen? Ich weiß es nicht. Aber wenn sie nicht kommt, was dann, Anna? Ich weiß es nicht, Franz. Du, Günther, der Stirner kommt ins Kitchen. Wer sagt das? Fadi hat gesagt, dass er ins Kitchen kommt. Das macht Heidi auch nicht wieder lebendig. Weißt du, Lisa, dass sie von uns geträumt hat? Wann denn? In der Nacht vorher. Frau Ronge hat's Mutti erzählt. Von uns geträumt? Und von der Brücke am Tee. Damit fing es an. Weißt du es nicht mehr? Am Abend bei Fadi im Zimmer. Erinnern Sie sich? Das Telefon ging? Ich wurde zum Bauern Lühr gerufen, wegen Pferdekolik. Und dann rief man mich noch einmal an und sagte, es wäre nicht mehr nötig, dass ich käme. Da wurde ich misstrauisch. Dennoch habe ich den Tod eines Menschen nicht verhindern können. Und mit meinem Gewissen sieht es nicht anders aus, als mit dem Gewissen der Leute von Windisch. Wer kann sich ausnehmen von der Schuld?